Ja, vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ich war ja in der Tat mal Nachbar in Sittensen zu Schneverdingen hier. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Jetzt liegen 250 Kilometer, schätze ich mal so, zwischen meinem neuen Wohnort und Schneverdingen. Aber wir haben lange schon diesen Termin, diesen Gottesdienst ausgemacht, vor vielen, vielen Monaten, als ich noch hier war, weil ich wusste, dass ich gestern zu einer Silberhochzeit eingeladen war. Also da habe ich gedacht, dann kann man das miteinander verbinden, samstags da sein in Sittensen und am Sonntag dann in Schneverdingen. Ja, und die Silberhochzeit war auch der Anlass zu überlegen, was möchten wir denn heute Morgen im Gottesdienst so erleben, wofür möchten wir offen sein, welche Fragen beschäftigen uns, was kann Gott uns mit seinem Wort sagen. Und es gab nämlich gestern einen Trauspruch, wie das ja so ist bei einer Silberhochzeit, erinnert man an den Trauvers. Und das ist das, was Heinrich schon vorgelesen hat oder zitiert hat. Wer Gott vertraut, der empfängt neue Kraft. Der spürt in sich, dass da was passiert durch dieses Gottvertrauen. Und dann wird dieses Bild gebraucht. Also da erneuert sich was in ihm. Die Kraft, die da spürbar wird, ist so wie bei einem Adler, der ja auch immer wieder mal erneuert wird oder in der Mitte des Lebens, wie Heinrich uns das eben auch so erklärt hat. Und ich habe gestern auch eine Feder dabei gehabt und man braucht ja immer ein Bild, man muss sich ja an was erinnern oder so, ne? Also es geht jetzt nicht um den Indianerschmuck, sondern um was ganz anderes, sondern dass ihr das im Gedächtnis behaltet, vielleicht mit zu Herzen nimmt. Dieses sich mausern, das ist ja einmal aus der Tierwelt, ne? Also das ist ja sehr schön beschrieben worden, dass das geht, das Federkleid wird erneuert, aber sich mausern ist ja auch so in unserem alltäglichen Sprachgebrauch zu einem Ausdruck geworden. Und wir denken dann an Leute, ja, an wen denken wir, wenn wir zu jemandem sagen, du hast dich gemausert? Wen haben wir da so vor Augen? Ich habe das gestern einfach mal so gesagt bei dem Silberhochzeitspaar, ihr habt euch gemausert. Ja, also zumindest gemausert von einem jungen, verliebten Paar zu einem reifen Ehepaar oder wie auch immer. Also ihr habt euch verändert. Ne? Aber Mauser heißt ja nicht nur Veränderung, sondern da ist was Positives passiert. Ihr habt euch entwickelt, da ist irgendwie ein Fortschritt passiert. Sich mausern heißt, da geht was Gutes voran. Was andere spüren, was ihr selber spürt. Also zu wem sagt man das? Du hast dich gemausert. Man hört das vielleicht schon mal so in den Medien, eine kleine Firma, einer macht sich selbstständig, hat erst ein oder zwei Mitarbeiter und plötzlich nach Jahren hat er vielleicht 10 Mitarbeiter, eine große Firma. Boah, die hat sich gemausert, die Firma, hat sich entwickelt, ist größer geworden. Kann man das auch im Blick auf den Glauben sagen? Deine Beziehung zu Gott, hast du das schon mal gehört, dass das einer zu dir gesagt hat, Mensch, du mit deiner Liebe zu Gott, mit deinem Glauben, wenn ich dich erlebe, du hast dich gemausert. Ich kenne dich ja schon ein paar Jahre, aber wenn ich dich heute so erlebe, du hast dich gemausert. Kann man das im Blick auf eine Gemeinde sagen? Das ist immer gut, wenn man so Gastpastor ist, ne? Da kann man ja auch nicht ins Fettnäpfchen treten, ne? Kann ich ja hier so sagen, Schneverdingen, wie ist es denn hier? Habt ihr euch gemausert? Heikles Thema, oder was? Aktuelles Thema, ja. Also zu wem sagt man das eigentlich? Du hast dich gemausert und was meint man damit? Was verbindet man damit? Also in der Tierwelt, in der Biologie könnte man jetzt sagen, ist das ja etwas, was angelegt ist, ne? Man könnte sagen automatisch, aber es geht ja nicht um Automaten. Tiere sind ja nicht Maschinen oder so, ne? Also man müsste sagen, es geht organisch, ne? Da passiert etwas. Die Vögel, die Adler, die mausern sich. Oder werden gemausert oder so. Das ist da angelegt, ne? Ist das im Christsein, im Glauben auch so angelegt, dass wir sagen, ja, das passiert schon irgendwie. Das geht so vor sich. Ne? Also automatisch geht es nicht, ne? Also das ist genau mein erster Punkt. Das möchte ich für mich festhalten, solltet ihr festhalten, dass wir das einfach mal sehen. Wir setzen mal für Mausern Wachstum ein. Das ist vielleicht eher so ein biblischer, geistlicher Begriff. Geistliches Wachstum. Also Glaube soll sich entwickeln, da soll was wachsen in der Gemeinde. Gemeinde soll wachsen, Gemeindewachstum. Das sind ja so gängige Ausdrücke. Also Wachstum. Wachstum ist kein Selbstläufer. Sag ich mal so. Das ist so ein erster Merksatz irgendwie. Wachstum ist kein Selbstläufer. Das geht nicht einfach so automatisch, so normal ab. Wachstum ist ein Riesenthema. Ich weiß nicht, wie viele Bücher es zum Thema Wachstum gibt. Ich glaube, man kann da ganze Buchregale füllen. Ich habe zu Hause auch noch zwei. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Man kriegt ja Bücher auch geschenkt. Man kauft sich was und hat längst nicht direkt alles gelesen, sondern dann steht da was und denkt, oh, das musst du dir noch angucken und das musst du dir noch angucken. Also ich habe da zwei Bücher auch zum Thema Wachstum. Eins bin ich schon dabei zu lesen. Heißt, ist interessant von Markus Schmidt, aber gar nicht unser Markus Schmidt aus FEGN, sondern das ist ein anderer Markus. Aber der hat ein Buch zum Wachstum geschrieben und dass das kein Zufall ist. Und das finde ich sehr spannend, sehr interessant zu entdecken, ja, das ist kein Zufall, sondern da sind wir auch dran beteiligt. Und dann habe ich ein zweites Buch, habe ich zu meiner Verabschiedung in den Ruhestand geschenkt bekommen, ich glaube sogar von Reinhard Spinke, der, also offiziell von FEGN, wie ein Baum heißt das Buch. Hast du auch gekriegt, vielleicht zu Weihnachten, so, man kriegt ja manchmal Bücher auch. Also wie ein Baum, und da wird das Bild nicht vom Adler, sondern vom Baum gebraucht. Der Baum am Wasser ist ja auch ein biblisches Bild, ne? Der sich entwickelt, der wächst. Also es ist ein Riesenthema, Wachstum, und es ist nicht einfach. Das wünschen wir uns alle, aber wie geht das, ne? Was sagt denn die Bibel? Also die Bibel sagt, wenn Wachstum kein Selbstläufer ist, wenn das gar nicht so einfach geht, ich habe das hier auch nochmal ausgedruckt, dann müssen wir bekennen, das fällt uns manchmal auch schwer, aber dann müssen wir einsehen und sagen, also die Schwierigkeiten ist eigentlich der Normalfall. Dass es nicht so einfach ist, dass es Hindernisse gibt. Oder wenn wir in den Zusammenhang von Jesaja 40 gucken, dann müssen wir sagen, ja, Krisen, Herausforderungen, auch Fragen und Zweifel sind der Normalfall. Die gehören zu unserem Leben dazu. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das zuerst mal einzugestehen und zu sagen, ja, so ist es. Auch der Glaube erlebt nicht immer nur diese sonnigen Höhen und alles super, sondern der Glaube hat Herausforderungen. Also der Zusammenhang von Jesaja 40 ist, warum sagst du Jakob und sprichst du Israel? Das sind so Begriffe, Namen für das Volk Gottes. Warum sagst du, mein Wandel ist vor Jahwe, also vor Gott, verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott? Wenn ich jetzt hier einhalte, warum, man muss den Zusammenhang auch kennen. Das ist die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Sie saßen ja nicht im Gefängnis, sondern sie waren aus ihrem eigenen Land durch die Bedrückung, waren sie weggeführt worden. Sie mussten im fremden Land in Babylonien leben. Sie hatten eine Niederlage erlebt. Ja, ist doch logisch, dass man dann fragt, ja, wo ist denn unser Gott, ne? Also, dass der Prophet das nochmal so aufgreift, ja, ist doch eigentlich klar. Die haben sich so von Gott verlassen gefühlt. In dem, was sie erlebt haben, die äußeren Umstände. Aber der Prophet fragt trotzdem, Mensch, jetzt denkt doch mal ein bisschen weiter nach. Mag sein, ihr fühlt euch verlassen. Warum fragt ihr so, wo ist denn nun mein Gott? Und dann sagt er, weißt du es nicht, hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Jahwe. Also ein ewiger Gott ist Gott. Schöpfer der Enden der Erde. Er wird nicht müde und wird nicht matt. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt den Ermüdenden Kraft, vermehrt des Ohnmächtigen Stärke. Jünglinge werden müde und matt, Jungkrieger straucheln gar kläglich. Die aber auf Jahwe vertrauen, erneuern die Kraft. Sie bilden Flügel den Adlern gleich. Sie laufen und werden nicht matt, sie ziehen dahin und ermüden nicht. Das ist also der Zusammenhang, in dem dieser starke Vers steht mit diesem Bild vom Adler. Die äußeren Umstände zeigen, dass da Fragen sind, dass da Sorgen sind, dass der Glaube auch in Schwierigkeiten gerät. Und abgesehen von dem, was das Volk Gottes da erlebt, wenn ihr an euer persönliches Leben denkt, wenn ich dich jetzt mal so persönlich anspreche, das kennst du doch auch, oder? Wenn ich jetzt hier fragen würde, wer kennt das nicht? Also wer hat noch nie Glaubenszweifel, noch nie Sorgen und Fragen gehabt? Wer hat noch nicht die Frage gestellt in bestimmten Situationen, wo ist denn jetzt mein Gott? Ich glaube, da würde, wenn ich das so fragen würde, keiner aufzeigen. Ich mache jetzt den Test nicht, aber ich gehe mal davon aus, das kennen wir doch alle, ne? Dass es dieses Tal auch gibt, wo wir sagen, wo ist denn jetzt mein Gott? Wir haben jetzt schon August, ihr kennt die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ja ein Wahnsinnszuspruch, ne? Aber wir müssen da auch mal ehrlich sein, ist das immer so? Erleben wir das immer so, dass Gott dich sieht? Dass du weißt, mit allem, was ich tue, was ich erlebe, bin ich von Gott gesehen. Er ist jetzt dabei, seine Gegenwart ist Kraft und Hilfe. Also ich kenne das, diese Sorgen und Fragen. Und auch ganz aktuell, ganz persönlich, der Übergang in den Ruhestand. Heinrich ist mir da schon weit voraus. Er hat vielleicht diese Fragen auch gehabt und hinter sich. Also ich habe mich auch gefragt, Mensch, wie wird das wohl werden? Ist ja auch erstmal eine Herausforderung, so ein Ruhestand, ne? Was weiß ich, so ganz banal, auch finanziell verändert sich ja einiges. Und dann muss man ja mal gucken, wie wird denn das wohl, ne? Und dann erlebt man gerade diese Zeit mit der sogenannten Energiekrise und Klimakrise und man hört nur an allen Ecken und Kanten, wie die Kosten explodieren. Ein einfaches Haus renovieren, ja, hörst du nur, Mensch, das kostet heute wahrscheinlich das Doppelte oder so, oder da musst du irgendwie was dazu rechnen. Ich kenne diese Frage und diese Sorge, boah, wie wird das nur? Und ich könnte mir vorstellen, wenn der Prophet so ganz persönlich heute zu mir käme, der würde sagen, Ralf, warum fragst du, wo ist dein Gott? Warum fragst du, wie kümmert er sich um mich? Wo kümmert er sich wirklich um mich? Hast du das denn vergessen? Du bist jetzt schon fast 40 Jahre im Dienst, noch länger im Glauben. Und hast du jemals Mangel erlebt? Hat Gott dich nicht in all den Jahren versorgt und gesegnet? Hast du das denn total vergessen? So würde der Prophet mich heute ansprechen. Und es kommt noch etwas hinzu. Ich sage das nicht allen, aber heute im Gottesdienst erzähle ich das mal. Ich habe Irres erlebt. Kurz vor meinem Ruhestand, als ich vielleicht auch schon so die Fragen in mir hatte, wie wird das wohl, ist ein anderer Pastor bei der Miko, ihr kennt das ja, Miko und so, man trifft sich da unter Kollegen, ist ein anderer Pastor auf mich zugekommen und hat gesagt, du, ich habe ein Bild empfangen, eine Botschaft von Gott, ich möchte dir sagen, Jesus sagt dir persönlich, Ralf, mach dir keine Sorgen. Boah, ist mir Gänsehaut gekommen, ne? Das sagt dir einer. Er hat für eine Botschaft von Gott für mich, Ralf, mach dir keine Sorgen. Und trotzdem, Tage später oder Monate später, meldet sich wieder die Frage, ne? Wie wird das wohl? Ja, Mensch, habe ich das vergessen? Diese Zusage, diesen Zuspruch? Also das ist... Also schämt euch nicht darüber, wenn ihr merkt, boah, ich habe jetzt im Moment gar nicht so viel Gottvertrauen. Ich habe im Moment viele Fragen und Sorgen. Das gehört zum Leben dazu. Das erlebt das Volk Gottes damals. Und Jesaja 40 ist ja nur ein Ausschnitt. Man könnte jetzt weiterblättern. Wenn ihr die Bibel lest, dann wisst ihr auch davon, dass das ja immer so ist. Dass es diese Erfahrungen gibt, wo auch die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind, wahnsinnige Dinge erleben, die den Glauben stärken und wo sie sagen, boah, was wir mit Jesus erleben, das ist ja krass. Und dann, kurz danach, kann das auch alles wieder am Boden liegen. Also das ist durchaus normal. Der Normalfall ist, dass wir auch Fragen und Zweifel und Sorgen haben. Und doch sagt Gott uns immer wieder, gibt uns das Versprechen, dass da neue Kraft ist, dass da innere Ruhe und Frieden zu empfangen ist. Ja, wie denn? Also, mein zweiter Punkt. nicht nur die Krise ist der Normalfall, sondern eben der zweite Punkt ist, was ist denn der Schlüssel für Gottes Kraft? Was ist denn der Schlüssel? Wie können wir den Anschluss an diese Kraft kriegen, die uns innerlich wieder aufbaut und aufrichtet? Unabhängig vom Alter. Das geht ja gar nicht darum, Jüngling zu werden oder irgendwie wieder junger Mensch, sondern es geht ja darum, dass sich das wie beim Adler also erneuert, dass da so eine Kraft in uns ist. Der Schlüssel ist, ich setze mal bei Paulus einfach an, weil das mit wahrscheinlich das Bekannteste ist und das ist auch der Schlüssel. Was hat Paulus denn für eine Botschaft von Gott empfangen? Der hat das sogar persönlich zugesprochen gekriegt, aber das ist ja eigentlich für uns alle ja, ein Orientierungspunkt. Wir haben davon gesungen, ne, von der Gnade. Und Paulus hat empfangen, lass dir an dieser Gnade genügen, dass meine Kraft in deiner Schwachheit zum Zuge kommt. Also wenn wir das auflösen, wenn wir sagen, was ist denn da eigentlich gesagt, dann heißt das doch, wenn wir schwach sind, wenn unsere Kräfte aufhören, dann fängt Gottes Kraft an. Das ist der Schlüssel. Und der Schlüssel für mich persönlich, und das denke ich gilt für euch auch, ist eben auch in dem Moment erstmal diese Schwäche auch einzugestehen. Habt ihr Schwierigkeiten damit oder fällt euch das leicht? Zu sagen, boah, ich bin echt am Ende, ich kann nicht mehr. Das fällt uns Menschen nicht leicht. Und schon gar nicht, das vor anderen zu zeigen. Die Tendenz geht eigentlich immer in die Richtung, so wir sind die Starken. Ne? Wir haben alles im Griff. Aber das ist ja nicht so. Und dieses Eingestehen der eigenen Schwäche, so am Ende zu sein, das ist der Schlüssel. Das öffnet plötzlich eine Tür, einen Vorgang, einen Prozess, dass Gott seine Kraft, die ja immer eigentlich da ist, aber dass wir sie dann auf einmal spüren und dafür offen werden, wenn wir sagen, ey, ich kann ohne Gott gar nichts tun, ich bin wirklich am Ende. Seine Kraft ist dann in uns mächtig. Und Jesaja 40, das, was wir eben gelesen haben, spricht genau davon, spricht vom Gottvertrauen. Wer Gott vertraut, dem fließt das zu, diese Kraft. Der spürt auf einmal aus dem Vertrauen heraus, dass diese Kraft da ist, innere Ruhe, innerer Frieden. Aber, jetzt kommt wieder ein kleines Aber, eine Einschränkung, ich denke, es ist immer wichtig, dass wir offen und ehrlich sind und dass wir uns nicht so schnell mit frommen, manche Leute sagen ja dazu, also fromme Floskeln und Dinge da so abspeisen lassen. Gottvertrauen ist ja auch so ein Wort, was man immer wieder hört. Aber was ist das denn konkret? So ganz konkret, wo zeigt sich denn Gottvertrauen? Also ich frage euch nochmal, ihr sollt ruhig gedanklich mit beteiligt sein. An wen denkt ihr vielleicht, habt ihr schon mal so von Menschen das selber gesagt, boah, das ist einer mit starkem Gottvertrauen oder der hat Gottvertrauen. An wen denkt ihr da? Welche Bilder, welche Beispiele, welche Menschen habt ihr vor Augen? Menschen mit Gottvertrauen. Also ich habe Leute vor Augen, von denen erzähle ich auch gleich noch ein bisschen, also eigentlich nur indirekt von denen, mehr eine Erzählung von mir, eine Erfahrung, die ich gemacht habe. In Sittensen gibt es mittlerweile, die Zahl kann ich gar nicht nennen, aber eine ganz große Gruppe, die sind aus Rumänien zugezogen, leben in Sittensen, leben in der Gemeinde. Und diese Gruppe, die da gekommen ist, also da, von denen würde ich sagen, boah, die haben ein Gottvertrauen. Was zeichnet denn deren Gottvertrauen aus? Woran wird das sichtbar und spürbar? Das ist so, dass die ihren Glauben, will ich mal so beschreiben, also sowas von normal und alltäglich leben, du siehst da gar keinen Unterschied irgendwie. Also soll es ja auch sowieso nicht sein. Ne? Also es kann ja kein Unterschied sein, dass wir sonntags so leben. Ne? Heute Morgen sind wir im Gottesdienst. Also Gottvertrauen zeigt sich im Gottesdienstbesuch. Oder dass wir gleich zu Tisch beten oder heute Morgen schon die Losung gelesen haben. Also ich will das nicht karikieren, das gehört auch alles mit zu unserem Glauben, das schon. Aber ist das Gottvertrauen, wenn alle diese Dinge, so Gottesdienstbesuche, wenn alles das so abgehakt ist? Nein, bei denen ist das so wirklich spürbar. Die machen alles zum Gebet, wo manch einer sagen würde, das ist ja so banal und so einfach. Die leben von morgens bis abends ja eigentlich 24 Stunden, wie sagt man, 24-7 oder irgendwie, also die leben immer so mit Gott. Da würden wir sagen, ja, das machen wir doch auch. Nee, da ist schon ein Unterschied. Ne? Ich habe jetzt eine Lektion von Gott an der Stelle bekommen, was das Gottvertrauen angeht. Wir haben 14 Tage am neuen Wohnort gelebt, also eingezogen, alles ganz gut. Und zack, in einer Nacht wurde das E-Bike von meiner Frau aus dem Schuppen geklaut. Ja, ist schlimm, ne? Was sind das für böse Menschen, wo wir da hingezogen sind, ne? Nee, so, und dann, ja, was macht man denn dann? Stellt fest, ja, dumm, diese eine Nacht hatten wir auch den Raum nicht abgeschlossen, also schon Käse, krasse, kannst du mit der Versicherung schon mal nichts machen und so. Musst du ehrlicherweise sagen, ja, war nicht abgeschlossen und so. Polizei gerufen, ja, die haben das aufgenommen, ja, ist ganz normal, wir kennen so Gruppen, die hier rumziehen, die gehen überall mal an die Türen, fühlen, ob was offen ist, wenn was offen ist, ja, dann nehmen sie die Sachen halt mit, die da so rumstehen. Ne? Also die Polizei kennt diesen Vorgang, hat ihn aber aufgenommen, wie sich das so gehört und so weiter. Ja, das Fahrrad war weg. Ich weiß nicht, ob es eine Woche war, mehrere Tage später, wie so ein plötzlicher Gedanke, wie so ein Blitz von oben, denke ich, ey Mensch, jetzt hast du mit der Versicherung telefoniert, hast die Polizei angerufen, hast dich maßlos geärgert, hast dieses und jenes gemacht. Ey, die Rumänen, ich sage jetzt mal so salopp, ey, die hätten schon erst mal gebetet. Zuallererst hätten die gebetet. Das schoss mir so durch den Kopf. Ich denke, ja, warum habe ich eigentlich nicht für das Fahrrad gebetet? Warum? Zu banal oder zu blöd? Oder was ist mir da irgendwie abhandengekommen? Und in dem Moment denke ich, ja, gut, ist jetzt schon eine Woche her, aber bete mal. Ey, und ihr glaubt es nicht. 10 Minuten später, nach diesen Gedanken, ruft die Polizei an, meldet sich. Und sagt, wir haben hier letzte Nacht an einer Stelle so mehrere Fahrräder aufgegriffen. Wir haben das Gefühl, da ist Ihr Rad dabei. Kommen Sie mal vorbei und gucken Sie, ob das Rad da ist. Und das Rad ist wieder da. Ist das nicht ein Hammer? Also ist das nicht eine Lektion? Beschämend. Also richtig beschämend für mich. Dass Gott mir sagt, also ich kann auch ein bisschen schmunzeln. Ich kann sagen, boah, hast Gott Humor, ne? Der sagt zu mir, Ralf, okay, du, diesmal kriegst du das Rad noch oder das Rad deiner Frau. Das nächste Mal betest du aber gleich. Na? Also das ist doch eine Wahnsinnslektion. Das ist Gottvertrauen. Also das nicht, dass man dann jedem immer in allem eine Gebet, versteht es nicht falsch. Also es gibt ja auch Gebete, die wir beten, die werden nicht gleich so erhört. Das wisst ihr, das ist ein anderes Thema, Gebete. Ne? Also Gott kann sofort darauf antworten, er kann dir sagen, warte noch ein bisschen, er kann sagen, ich habe mir das anders gedacht, er kann das anders erhören. Also es ist alles so für sich, versteht es nicht falsch. Mir geht es nur darum, diese Unmittelbarkeit, dass da kein Unterschied ist. Ne? Da ist passiert was, man isst was, man trinkt, man geht spazieren, es wird ein Rad geklaut, irgendwas passiert, aber alles wird mit Gott erlebt. Alles wird in der Beziehung zu Gott gesetzt und man ist im Zwiegespräch mit Gott. Und so leben die rumänischen Geschwister, das ist Gottvertrauen. Und das hat Gott mir gezeigt, Ralf, da kannst du noch was von lernen. Da kannst du noch nachlegen. Und das möchte ich auch. Also Gott vertrauen. Wer Gott vertraut, der erlebt, wie sich da was erneuert, wie sich was weiterentwickelt, positiv entwickelt. Der mausert sich. Gott vertrauen führt dazu, dass wir uns wirklich ja, voranbringen, im Glauben, in der Gemeinde. Und das wünsche ich euch, dass ihr in dem, was euch bewegt und beschäftigt, ob jetzt persönlich oder in der Gemeinde, dass ihr einfach dieses Gottvertrauen habt. Alles in der Beziehung zu Gott. Wie, was hat er, hier Pastor Niemöller, der hat das früher immer so gesagt, was würde Jesus jetzt dazu sagen? Ne? Also das Rad ist weg, was würde Jesus eigentlich dazu sagen? Da können wir uns nicht damit abtun und sagen, ja, da gab es ja noch gar keine Fahrräder. Hat er gar nichts zu gesagt. Das ist ja zu blöd, zu einfach. Ne? Also diese Frage, dass wir unseren Alltag, unser Leben wirklich in dieser Abhängigkeit, in dieser Beziehung zu Gott leben. Das ergibt eine Kraft, die dich jetzt nicht in dem Sinne von Kraft, dass du plötzlich wieder ja, so ein junger Mann bist. Das ist da gar nicht gemeint, sondern es geht nur darum, dass dieses Spüren einer Kraft da ist, eine Lebensfreude, ein Lebensmut, ein Gehaltensein, ein Wissen, wo man hingehört, dass man mit Gott unterwegs ist. Gestern, als kleine Nebenanekdote, gestern hat jemand auch ein Gedicht zu diesem Jungen, zu diesem Silberpaar da gemacht und eben auch von dieser Kraft gesprochen. Und es ist nicht eine Kraft, dass man im Alter noch, das wurde da noch so ein bisschen karikiert, dass man im Alter noch so, was weiß ich, seinen Hausputz macht und die Fenster putzt wie ein junger Mensch oder so. Ne? Oder dass man im Alter, wenn man spürt, man ist eigentlich schon so wirklich an manchen Dingen, kommt man so an seine Grenzen und dann plötzlich kann man wieder Bäume ausreißen oder so. Das ist ja gar nicht gemeint. Sondern es ist eine Kraft, die uns ja bei Gott hält und uns Gott gewiss macht und uns den inneren Halt und den inneren Frieden und die Ruhe gibt und wir wissen, wie es weitergeht. Man könnte jetzt noch viel dazu sagen. Ich finde es toll, dass Heinrich auch diese Verbindung da so hergestellt hat, auch was wir gesungen haben, auch Psalm 103. Guckt euch das einfach mal an und lest mal diesen Psalm im Blick auf diese Frage, welche Dinge entdecken wir da, die das Gottvertrauen ja kennzeichnen und stärken, die das Gottvertrauen auch konkret und praktisch machen. Das fängt ja schon damit an, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht. Vergiss nicht. Also immer wieder mal innehalten. Ich weiß von Menschen, die sagen, das mache ich ganz bewusst wie so eine Routine, wenn ich abends im Bett liege, dann denke ich erstmal, möchte einfach nur drei Dinge nennen, die ich heute ja so aus Dankbarkeit einfach annehmen kann. Drei Dinge. Da war vielleicht ein Anruf oder irgendein Zuspruch oder ich konnte jemandem helfen oder irgendwas. Drei Dinge. Also vergiss nicht, Danke zu sagen, was du erlebst mit Gott, was Gott dir schenkt. Und vor allen Dingen vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Natürlich auch das, was er in Jesus Christus getan hat. Das ist ja auch immer wieder neu. Der dir alle deine Sünden vergibt. Manchmal habe ich den Eindruck, das erzählen Leute, ja, wie sie zum Glauben gekommen sind und dann wurde ihnen Vergebung geschenkt. Ja, aber das ist doch nicht das Ende, das ist doch nicht alles, sondern das ist doch ein täglicher Prozess, ne? Müssen wir nicht ständig unserem Ehepartner, anderen Menschen, müssen wir nicht ständig irgendwo auch mal sagen, oh Mann, tut mir leid, da bin ich zu weit gegangen, ne? Da bin ich schuldig geworden. Also aus der Vergebung leben stärkt das Gottvertrauen. Dankbar sein, Gott loben, Anbetung führt zum Gottvertrauen. Aus der Vergebung leben. Und diese Wahnsinnsperspektive, der dich krönt, Gott krönt uns mit dieser Liebe, mit diesem Frieden, den er schenkt, mit dieser Ewigkeit, die er mit uns verbringen will. Er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit und will die Ewigkeit mit uns verbringen. Wir haben diese Perspektive, diese lebendige Hoffnung. Wir können hoffnungsvoll leben und Hoffnung verbreiten. Und das stärkt unser Gottvertrauen und hilft vielleicht auch anderen Menschen. Das wünsche ich euch und das wünsche ich mir immer wieder, dass wir die Lektionen von Gott eben auch lernen, dass wir das annehmen, dass wir dafür offen sind und dass wir uns mausern in unserer Beziehung zu Gott, immer wieder neu, durch die verschiedenen Dinge, die da aufgezählt sind. Da gibt es sicherlich noch vieles mehr, aber ne, wenn ich dann mal irgendwann wiederkomme, dann frage ich euch, habt ihr euch gemausert? Ne? Oder kann das vielleicht sogar sagen, hast dich aber gut gemacht hier? Ne? Kann ich sagen, okay. Ja, also ist doch schön, wenn wir auch ein bisschen spunzeln können. Ne? Okay. Amen, sage ich dazu. Ja.